Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 10 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Freie Themennacht, Mittwochnacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer nochmal. 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Ja, die erste heute Nacht heißt Kira. Guten Morgen. Hallo Domian. Und ist 26 Jahre alt. Das ist richtig. Und um was geht's denn? Also es geht um meinen Freund, oder besser gesagt jetzt Ex-Freund. Mhm. Ich fange dann einfach mal an. Jo. Wir waren 2 Jahre jetzt zusammen. Ja. Also 1,5 Jahre davon, kann ich sagen, liefen wirklich super. Ja. Ja, danach hat er angefangen sich zu verändern. Mhm. So ein Scheißegal-Gefühl mir gegenüber. So nach dem Motto, wenn du da bist, ist gut. Und wenn du nicht da bist, dann ist auch gut. Im Klartext, die Liebe war dahin. Ja. Bei ihm. Ja, ich denke schon. Mhm, hört sich so an. Obwohl die Beziehung schon oft, also kurz davor war zu scheitern, habe ich immer wieder, ich habe oft nachgegeben. Mhm. Ich bin halt oft, ich sag mal, angekrochen gekommen. Ja. Und es war schon so, dass ich vor ihm weinen musste und alles. Und, ja. Und dennoch kamen wir immer wieder zusammen. Wir hatten also zwischendurch immer nur so Pausen von 1 Woche ungefähr. Mhm. So, dann, aber dennoch ist es getrennt. Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Ist er gegangen? Also wir wohnen nicht zusammen oder wir haben nicht zusammen gewohnt. Wir haben uns ein paar Tage vor Weihnachten gestritten, eigentlich für eine Lappalie. Mhm. Ja, und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet, gar nichts. Nicht zu Weihnachten, nicht zu Silvester, gar nichts. Ich hatte ihm eine E-Mail geschickt zu Weihnachten. Und er hat sich nicht drauf gemeldet, nicht reagiert? Auch kein gutes neues Jahr gewünscht? Nein, gar nichts. Gar nichts. Ja. Und das Ganze hat sich angedeutet ein halbes Jahr vorher schon durch seine Verhaltensweisen. Ja, also das ging immer, das ging in eigentlich regelmäßigen Abständen, dass wir immer gestritten haben. Und eigentlich immer für blöde Sachen. Er hat aber auch im letzten Streit nichts Klares gesagt, dass er sagt, pass auf, Kira, ich liebe dich nicht mehr. Nein, hat er nicht. Ja, da sind dann die meisten Leute auch zu feige zu, das zu sagen. Die gehen dann eher. Ja. Und sind weg. Aber was ich nicht verstehe, hat er mir einfach vorher gesagt, wir hatten uns über Weihnachtsgeschenke unterhalten. Mhm. Da fragte ich ihn so, was möchtest du denn haben? Dann sagte er, ach Schatz, ich möchte eigentlich nichts haben. Mir ist eigentlich wichtig, dass wir beide glücklich sind und dass wir beide zusammen sind. Tja. Offensichtlich nur ein Spruch. Meinst du? Tja, das meine ich. Sonst hätte er sich ja völlig anders verhalten. Sonst hätte er ja mal auf dich reagiert. Er hätte sich längst gemeldet. Offensichtlich war da aber so viel angestaut an Missgefühl bei ihm, dass er wahrscheinlich froh ist, dass das jetzt so ist. Hast du denn danach nochmal irgendwas geschrieben oder gemailt? Ja, also ich habe 2 Wochen abgewartet. Ja. Und dann habe ich mich letzte Woche gemeldet. Erst habe ich angerufen. Mhm. Man war wohl am Schlafen, dann habe ich nochmal angerufen. Dann sagte er nur so, ja, ist vorbei, denk da nicht mehr dran. Ach so, das heißt, ihr habt sogar ein bisschen geredet miteinander. Ja, mhm. Er sagte, denk da nicht mehr dran, ich denk da jetzt auch nicht mehr dran. Und ich habe jetzt keine Zeit, weil ich fragte, warum. Mhm. Und das konnte er mir irgendwie gar nicht beantworten, legte dann auf. Mhm. Oh, das hört sich aber sehr, sehr, sehr mies an, Kira. Ja, das finde ich auch unheimlich mies. Ich meine, weißt du, ich kann verstehen und weiß es aus eigener Erfahrung auch, dass man natürlich immer wissen will, warum. Ja. Offensichtlich ist er nicht fähig oder in der Lage dazu, dir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Die Wahrheit aber ist unter anderem auch, oder die Hauptwahrheit ist, dass er dich nicht mehr liebt. Warum er dich nicht mehr liebt, wäre zwar interessant zu erfahren, was da in ihm vorgegangen ist. Aber das ist die Hauptgeschichte und damit musst du dich jetzt erstmal arrangieren, ja, abfinden. Ich weiß, also ich hatte ihm dann auch einen Brief geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe. Ja. Daraufhin kam eine SMS, ich wünsche dir auch alles Liebe und dass du einen Freund findest, der zu dir passt. Kira, vergiss es. Vergiss es. Ja, vergiss es. Es ist bitter, es ist hart, es ist grauenhaft, ich weiß. Es ist total hart. Es ist super traurig. Es kommen einem tausend Situationen in den Kopf, wo du dich gut mit ihm verstanden hast, schöne Dinge. Aber das ist so eindeutig, das ist so klar, dass du nichts anderes tun kannst, als dich zurückzuziehen und zu schweigen. Du kannst ihn nicht zurückholen. Jetzt durch irgendwelche Bettelbriefe oder durch Bekundungen deine... Das war jetzt kein Bettelbrief. Nee, habe ich auch nicht unterstellt. Ich meine, man neigt ja dazu, vielleicht in der Panik dann zu sagen, ach komm doch bitte wieder, ich habe dich lieb und bla bla bla. Mhm. Vergiss es. Das ist hart, das wird eine Weile sehr schlimm sein, aber durch. Zähne zusammen und durch. Gibt's keinen anderen Ratschlag? Nein. Alles Gute. Alles klar. Meine Liebe, Kira. Ja. Tschüss. Ja, tschüssi. Veronika! Halt, da muss ich auch hier drücken. Veronika, 31, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo? Dein Thema, ja? Ja, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu? Ja, als ich das von der Kira gehört habe. Warum? Ja, ich habe das Gleiche erlebt. Sag bloß. Also ein bisschen anders natürlich. Ich habe jemanden kennengelernt vor anderthalb Jahren. Mhm. Und wir waren nicht zusammen, muss ich direkt dazu sagen. Ja. Er hatte großes Interesse an mir, er hat sich sehr um mich bemüht am Anfang und ich war eher zurückhaltend. Ich hatte zu der Zeit auch noch einen Freund. Mhm. Und dann habe ich erstmal nichts gemacht und dann sind wir uns doch näher gekommen und dann habe ich mich doch sehr verliebt. Ja. Dann seinetwegen auch meinen Freund betrogen, also mit ihm. Ja. Und dann hat er sich zurückgezogen. Normalerweise, dann kam nichts mehr. Ich habe ihm SMS geschickt, ich habe ihn angerufen und irgendwie war er dann so auf Abwehr. Ja. Aber er hat auch nicht deutlich gesagt, dass er kein Interesse hat. Wenn ich mich gemeldet habe, dann haben wir schon geredet oder es kam irgendwann eine Antwort per SMS, aber Tage später erst und ich war sehr irritiert. Mhm. Und dann habe ich, das war 2001 schon in dem Sommer, und dann habe ich mich irgendwann zurückgezogen, so im September, da habe ich mir gesagt, das hat keinen Sinn, irgendwie will er nicht und das ist nicht gut für mich und ich lasse es besser. Ja, und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet und konnte ihn aber nicht vergessen. Ja. Das heißt, habe ihm dann Weihnachten SMS geschickt, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Dieses Jahr Weihnachten? Nee, letztes Jahr, 2001 war das. Ach so. Und dann kam auch wieder eine Antwort, das habe ich doch gar nicht verdient. Da habe ich mich gefragt, was soll das? Wieso hat er das nicht verdient? Mhm. Naja, und dann, aber ich konnte ihn nicht vergessen, ganz komisch. Warst du währenddessen dann alleine oder zusammen mit deinem Freund noch? Ich war mit meinem Freund noch zusammen, allerdings war die Beziehung eigentlich schon beendet, als ich ihn kennenlernte. Ja. Wir sind heute sehr gute Freunde, mein Ex-Freund und ich, aber das hat sich auseinandergelebt damals schon. Wie ist denn die Situation jetzt ganz aktuell mit dieser Affäre? Ich nenne es mal Affäre. Ja, er wird es auch Affäre nennen. Ich würde es anders nennen, aber wahrscheinlich muss ich es auch so nennen. Ja, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr. Wir hatten am 5. Januar, jetzt Sonntag vor einer Woche, unsere Aussprache, zu der ich ihn gezwungen habe, weil ich auch genau das gleiche Problem hatte. Warum? Mhm. Und ich bohr dann so lange, bis ich eine Antwort bekomme. Mhm. Wie war die Antwort? Ja, das wird zu lange dauern jetzt, aber so im Kurzen gesagt, also um das kurz zusammenzufassen, ich habe ihn nicht vergessen können, bis im Februar hatte ich Geburtstag, dieses Jahr, und habe mich dann auch wieder gemeldet, habe ihn gefragt, ob es wirklich nur Sex war. Mhm. Und dann kam von ihm, nein, es war nicht nur Sex, aber er war sich nicht sicher, ob es das ist, was er gesucht hätte. Mhm. Immer so ausweichende Antworten. Mhm. Und dann habe ich mich wieder nicht gemeldet, habe fürchterlich geweint und habe mir gesagt, es hat keinen Sinn, vergiss ihn, habe mich auf mein Studium konzentriert, auf meine Arbeit. Lass mich doch mal irgendwie die Aussprache. Du sagst, ich habe gefragt, was hat er geantwortet? Ja. Da sagst du, das ist eine lange Geschichte. Das glaube ich nicht. Was ist die Essenz der Antwort? Ist die Essenz der Antwort, ich liebe dich nicht? Das ist die Essenz im Endeffekt. Ja. Er hat es so nicht gesagt. Mhm. Aber dazu kommt halt, ich habe mich diesen Sommer wieder gemeldet und er war wieder sehr angetan, hat sich wieder mit mir getroffen, ist auch wieder mit mir ins Bett gegangen, hat mir Hoffnung gemacht, hat mich hingehalten und ich habe gedacht, er braucht Zeit. Und dann sagte er, ganz entscheidend, er würde sehr viel kiffen. Und deswegen hätte er ein Problem mit sich selber und er hätte Angst vor Frauen, er wäre ein Frauenhasser und seine Kindheit und ich weiß nicht. Ich habe ihm das alles geglaubt, habe gedacht, er braucht Zeit. Was ist deine Konsequenz aus dem jetzt geführten Gespräch? Dass ich ihn vergessen muss, dass ich aber mein Leben wieder in den Griff kriegen muss. Weil das Problem ist, er hat mir alles erzählt mit Frauenhasser und so und hat dann plötzlich eine SMS geschickt, ich habe eine sehr nette Frau kennengelernt. Mit der ist er jetzt glücklich seit 3 Monaten. Also warst du nur eine Gespielin? Ich war eine Gespielin offensichtlich. Und diese neue Freundin habe ich dann erfahren, da war ich dann auch knallhart, ich habe die kennengelernt. Ich bin hingefahren, habe sie angesprochen und sie kifft genauso viel und sie ist sehr bequem für ihn. Also sie ist sehr pflegeleicht, denn sie ist... Gut, aber da würde ich mich an der Stelle nicht weiter reinmischen. Ja, das ist eben mein Problem. Nee. Das Ganze ist am 30. Oktober passiert mit der SMS und ich bin so dermaßen abgestürzt die ganzen Monate. Ich bin über Weihnachten, das war fürchterlich. Ich habe mich so einsam gefühlt, ich habe nur noch getrunken, geraucht. Verständlicherweise. Aber ich glaube, wenn man so etwas erfahren hat und wenn du das auch jetzt so mitbekommen hast in dem Gespräch, durch das Gespräch mit ihm, ist auch das Einzige, was ich gerade zu Kira auch gesagt habe, auch um deine eigene Haltung und Würde zu wahren, gehen, schweigen, Distanz, nichts zu machen. Also ich hatte gesagt, ich wollte eine richtige Aussprache mit ihm haben. Ich habe ihn dazu wirklich gezwungen. Ja, die hast du ja nur gehabt. Und die habe ich gehabt und jetzt werde ich mich bei ihm auch nicht mehr melden. So. Jetzt möchte ich halt mein Leben in den Griff kriegen. So. Und aber ich schaffe es irgendwo nicht ganz, ihn zu vergessen. Vielleicht braucht das einfach seine Zeit. Mensch, Veronika, das braucht Zeit. Ja, du bist der Erste, der das sagt. Meine sogenannten Freunde sagen alles, stell dich nicht so an. Ist doch normal, wenn du dich so lange mit einem Menschen beschäftigt hast. Ja. Kannst du den noch nicht in ein paar Wochen, jetzt, ein paar Monaten, vielleicht dauert das noch ein Jahr. Aber jede Woche, die du schaffst und jeden Monat, ist das ein kleiner Sieg und du wirst mehr von auf eine gesundere Grundlage kommen, ja, würde ich sagen. Das Schlimmste ist, dass er mir in der Aussprache noch vorgeworfen hat, wie kann man sich nur so aus der Bahn werfen lassen wegen so einer Geschichte. Das würde mir ja nie passieren. Ja, siehst du. Wie schlimm. Er war noch so richtig arrogant und abweisend. Und. Aber das sollte dir helfen, von ihm wegzukommen. Das ist auch schlimm, dass er das so gesagt hat. Ja, ich denke aber eben, die Kifferei spielt da auch eine große Rolle. Ja, keine Entschuldigung jetzt mehr. Dieser Mann ist passé. Ist halt, das ist eine Erklärung dafür einfach, weil der ist wirklich schizophren teilweise, sagt er auch selber. Und also Veronika, wir sind uns einig. Ja. Du musst jetzt durchhalten. Ja. Ich würde mich jetzt gerne von dir verabschieden, weil der Fernsehvorspann gleich läuft, dann kann ich die Fernsehleute eine Frage hätte begrüßen. Ich aber noch, wenn ich die Zeit noch schnell habe. Ganz schnell. Ich habe überlegt, ich möchte einfach einen Schnitt machen und ganz wegziehen. Würdest du mir dazu raten, nach Berlin? Ja, mach. Neues Leben. Ist nicht verkehrt. Nee, keine Flucht. Nein, finde ich gut. Mach es. Auf zu neuen Ufern. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt das Fernsehen. Eine Sekunde. Und da sind die Fernsehzuschauer. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Aber schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht, wie wir das immer haben, mittwochs. Und ich freue mich, wenn ihr anruft. Und wenn ihr anrufen wollt, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Übliche Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und ich begrüße jetzt herzlich den Markus. Und Markus ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Markus. Um was geht's bei dir? Also, bei mir geht's darum, also ich habe eine Freundin kennengelernt, ist jetzt auch schon meine Verlobte, ja? Und die ist körperlich behindert und ist im Rollstuhl. Mhm. Bist du auch behindert? Nein, also ich bin ganz normal. Mhm. Ja. Ja, gut. Ich habe sie wieder im Internet kennengelernt und wir haben uns auch jetzt vor 3 Monaten, also sind wir jetzt zusammen und haben uns auch schon verlobt. So schnell ging das? Ja, das ging so schnell. Jetzt habe ich erstmal eine Bitte an dich, Markus. Ja. Schalt den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz runter. Ja, mache ich. Damit ich nicht immer den Hall höre, mein Echo höre. Jetzt ist es besser, ja, genau. Gut. Ja, das ist erstmal eine schöne Geschichte. Ich gratuliere. Ihr habt euch gefunden und ihr seid nach 3 Monaten schon verlobt. Das heißt, ihr müsst euch sehr mögen. Ja. Aber warum rufst du mich an? Ja, also ich habe Probleme. Also wir haben auch schon miteinander geschlafen. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie, wenn ich mit ihr schlafe, ob sie genauso empfindet, also wie ich. Mhm. Beschreib die Behinderung doch noch etwas genauer. Ja, also sie, wie gesagt, sie ist im Rollstuhl und kann ihre Beine nicht richtig bewegen. Von Geburt an? Ja, von Geburt an. Also ihre Eltern sagten zwar zu mir, damals konnte sie sehr gut laufen und dann auf einmal wäre sie im Rollstuhl. Ja, du weißt nicht die näheren Zusammenhänge, ob das eine Krankheit war, die da ausgebrochen ist und Nein, das weiß ich nicht. Aber sonst ist sie fit und normal und so ist sie fit, normal. Aber sie arbeitet wahrscheinlich auch irgendwo, oder? Ja, sie arbeitet in so einer Behindertenwerkstatt. In der Behindertenwerkstatt, ja. Ja. Mhm. Wie viel Mal hattet ihr schon Sex miteinander? Also wir hatten 5-6 Mal. Und du bist unsicher und weißt nicht, ob sie so empfindet wie du und ob sie das überhaupt als schön empfindet und so weiter. Richtig, ganz genau. Sie sagt zwar, sie würde was spüren, aber ich selber glaube da nicht dran. Ja, das ist jetzt auch meine Intention, dahin zu fragen, warum sprichst du nicht ganz offen mit ihr? Warum fragst du sie nicht ganz detailliert dazu? Ja, ich habe Angst, ich könnte sie damit verletzen, also wenn ich sie darauf anspreche. Aber warum? Das ist doch eine normale Frage, würde ich auch fragen. Wenn ich jetzt mit deiner Freundin hier telefonieren würde, würde ich fragen, Moment, du bist querschnittsgelähmt, wie sieht's aus mit der Sexualität? Ist doch eine normale und absolut berechtigte Frage. Und dann kann sie sagen, ich empfinde ganz normal. Sie kann auch sagen, ich empfinde nicht so normal, ich mache das irgendwie anders für mich mit der Sexualität, hole mir die Emotionen auf andere Weise. Wie auch immer könnte sie antworten. Ja, das ist richtig. Ich habe öfter schon mit ihr geschlafen und habe auch gefragt, ob sie auch irgendwelche sexuelle Gefühle empfindet. Mhm. Sie sagt zwar ja, aber wie gesagt, ich glaube ihr nicht so ganz richtig. Warum glaubst du ihr nicht ganz richtig? Ich weiß es nicht, wie gefühlsmäßig. Wie gefühlsmäßig? Also, ja. Ihr beide seid ein Paar. Ihr seid seit drei Monaten zusammen. Das heißt, ihr seid verliebt miteinander. Ja, richtig. Ineinander. Ja. Und deine Freundin sagt, in puncto Sexualität empfinde ich viel oder empfinde ich normal. Ja. So sagt sie. Ja, sie sagt das so, aber wie gesagt, nach meinem Gefühl, ja. Ja, aber warum, wie begründet sich das Gefühl, dass du das ihr nicht glaubst? Ja, ist schwer zu beschreiben, so Mian, also. Ist sie denn sonst, ist es bei ihr ab Hüfte, abwärtsgehend alles taub? Sagt sie das sonst? Sagt sie das? Nein, sie sagt, es wäre alles normal, nur dass sie ihre Beine nicht bewegen kann. Mhm. So, dann verstehe ich das Problem nicht. Warum du ihr nicht glaubst? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es selber nicht. Also, wie gesagt, ich schlafe mit ihr und ich habe das Gefühl, dass sie sexuell mäßig nicht viel empfindet. Dass sie einfach sagt, ja, es macht Spaß, aber das Gefühl, ja. Kann das sein, dass du das deshalb empfindest, weil sie auch während der Sexualität nicht so eine Rückmeldung gibt, sondern relativ passiv ist? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Wie war denn das früher? Wie alt ist deine Freundin? Sie ist 2 Jahre älter, also ich bin 32, sie ist 34. 34. Hat sie denn vorher auch schon Beziehungen gehabt? Ja, sie war mit ihrem letzten Freund, war sie 12 Jahre zusammen. 12 Jahre? 12 Jahre. 12 Jahre. War der auch behindert oder war der nicht behindert? Nee, der war nicht behindert. Der war so wie ich. Ja. Habt ihr über diese Zeit schon gesprochen und wie es da so im Bereich Sexualität lief oder auch nicht? Habt ihr da auch noch nicht so drüber? Doch, ich hab mit ihr darüber gesprochen, ob es da besser ging, also ob sie mit denen auch so geschlafen hat. Mhm. Sie sagte zwar ja, sie hat mit ihnen geschlafen, aber es wäre nicht so intensiv gewesen wie jetzt mit mir. Was sich ja gut anhört für dich. Ja, ja. Ist es denn für dich befriedigend oder würdest du sagen, es könnte auch eine Nummer, man könnte noch eine Nummer zulegen? Ja, teils, also es ist für mich schon befriedigend, aber es könnte auch ein bisschen mehr sein. Hm. Nun gibt es ja Grenzen aufgrund dessen, dass sie gelähmt ist, aber dennoch meinst du, dass das mehr von ihr kommen könnte und dass sie vielleicht mehr mitgehen könnte und so weiter? Ja, richtig. Hm. So, gibt es jetzt nur eine Lösung. Ja. Sie sagt, es ist toll und sie empfindet sogar bei dir noch mehr als bei ihrem vorherigen Partner. Du glaubst das nicht so richtig und sagst sogar, es könnte für deinen Geschmack auch noch eine Nummer intensiver werden. Ja, richtig. So, was machen wir jetzt? Offensichtlich scheint da in der Kommunikation irgendwas nicht zu stimmen. Meinst du, dass ihr beide das mit einem nochmaligen Gespräch aufknacken könnt, dieses Missverständnis? Oder dieses, vielleicht ist es ja kein Missverständnis, sondern ja, dieses, du sagst so, sie sagt so. Ja, ich kann versuchen, nochmal mit ihr zu reden. So, und wenn das nicht gelingt, würde ich euch ganz dringend empfehlen, vor allen Dingen um zukünftige Komplikationen und zukünftige Missverständnisse zu vermeiden, geht bitte für einmal, zweimal oder vielleicht auch drei Sitzungen zu einer Paarberatung. Dass ihr zusammen mit einem Fachmann, einfach der das so ein bisschen moderiert, über dieses Thema redet. Ja gut, wenn das alles nicht hilft, werde ich das wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Macht es doch. Ihr macht es doch für einfach eure neue Liebe und eure neue Beziehung. Ihr habt doch überhaupt gar nichts zu verlieren. Nein, das ist richtig, ne? Wenn du den Eindruck hast, irgendwie stimmt hier was nicht, vielleicht ist sie auch ein bisschen verschämt oder kann ja sein, dann ist die beste Sache einfach, sich mit einem Fachmann zusammenzusetzen und zu sagen, hier helfen Sie uns, koordinieren Sie uns ein bisschen. Das könnten wir jetzt auch machen, wenn, ist sie denn in deiner Nähe im Moment? Nein, also sie wohnt, also ich wohne 80 oder 90 Kilometer von ihr entfernt. Ach so, sonst hätte ich jetzt mit ihr gesprochen und dann wären wir vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Ja, ich sehe da erst in 2 Wochen wieder. Ja, also bedenke das mal. Wenn du möchtest, kann mein Psychologe dir noch gerne eine Anschrift von einer Beratungsstelle in deiner oder ihrer Umgebung. Nein, also nicht unbedingt. Anschriften finde ich schon sehr gut. Gut, das ist ein Wort. Ja. So, dann lasst euch nicht runterkriegen. Seid froh, dass ihr euch habt und das wird dann auch zu lösen sein, das Problem. Ja. Wir versuchen unser Bestes. Das ist schön. Okay. Alles Gute. Dorian. Also deine Sendung ist wirklich hundertprozentig. Ich danke dir herzlich. Ich schaue sie mir fast jeden Abend an, wenn ich kann. Also mach so weiter. Sehr nett von dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, heute Nacht freie. Freie Nacht. Und ich mache schon mal einen Hinweis oder sage euch schon mal, was wir morgen vorhaben zu tun. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema geheime Vergangenheit. Ja, ich möchte gerne mit euch darüber reden, was in eurer Vergangenheit geheim ist oder wirklich vielleicht sogar super streng geheim, was ihr noch nie jemandem erzählt habt, was ihr so mit euch herumtragt, vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte mit euch herumtragt, was euch vielleicht auch schwer fällt und im Laufe der Jahre unter Umständen auch zu einer Last geworden ist. Also das Thema morgen heißt geheime Vergangenheit. Jetzt bin ich verbunden mit Beatrice. Stimmt das? Ja, hallo. 23 Jahre. Ja. Und auf meinem Monitor steht hier plus Freund. Richtig, aber der ist mittlerweile nicht mehr da. Der ist nicht mehr da, der hat gekniffen. Der hat gekniffen, Mann. Genau. Richtig. Aber wir beide haben uns. Ja, genau, richtig. Beatrice, um was geht's denn? Es geht darum, also mein Freund und ich, wir sind seit knapp einem Monat zusammen. Eine ganz junge Liebe. Ja, richtig, genau. Wie romantisch. Ja, schön, wenn es denn alles mal so perfekt wäre. Es gibt Probleme schon. Ja, wir haben ein sexuelles Problem. Sonst läuft alles super, wir verstehen uns, es läuft alles perfekt. Aber halt im Bett ist das ein Problem. Was ist denn da nicht in Ordnung? Er kommt nicht. Mhm. Ja, egal was ich mache, ich kann tun und machen, was ich will. Also es ist wirklich 1 von 100 Mal, dass es dann mal klappt. Mhm. Ja, so viel habt ihr ja auch noch nach der kurzen Zeit. Ja gut, okay, das war jetzt. Er kann darüber auch nicht richtig reden, wenn ich mit ihm darüber sprechen will, weicht er aus. Mhm. Einzige, was ich weiß, das Problem hat er in vorangegangenen Beziehungen nicht so häufig. Kam zwar vor, aber ist nicht so häufig. Ja. Und ja. Wie ist das, wenn er onaniert? Redet er darüber offen? Ja, da hat er dieses Problem nicht. Da ist das Problem nicht. Ja. Also das liegt jetzt an euch, an eurer Beziehung? Richtig. An dir vielleicht? Ja, ich hoffe nicht. Nee, aber das denkt man sich als Frau dann ja, ne? Das würde ich genauso machen an deiner Stelle. Richtig. Nur ist er nicht da, der Feigling. Es wäre natürlich sehr spannend, mit ihm sich zu unterhalten. Mhm. Mhm. Die Sexualität findet dennoch statt und die Sexualität ist für dich dann durchaus ja auch befriedigend. Also schlimmer wäre es, wenn er zu früh käme und du gar nicht auf deine Kosten kämst. Ja. Dennoch will man natürlich, dass beide den Spaß haben. Genau. Und ist das Ganze ja noch sehr frisch. Es ist erst ein Monat, sagst du. Ja. Mhm. Und wenn er sagte, dass er generell schon mal so in diese Richtung Probleme hatte früher, könnte man ja hoffen oder sagen, dass sich das vielleicht im Laufe der Zeit jetzt auswächst in den nächsten Monaten. Ja, dennoch wäre es natürlich interessant zu erfahren, woran es liegt. Ja, er sagt, er bekommt seinen Kopf nicht frei. Er ist nicht ganz bei der Sache, obwohl er es möchte, aber es geht irgendwie nicht. Und ist er denn in einer besonderen Situation im Moment? Nee, eigentlich weniger. Mhm. Er bekommt den Kopf nicht frei. Mhm. Ich meine, vor mir hatte er eine Bekannte, eine Freundin gehabt, wo er ein Problem hatte, dass die Beziehung beendet war, wo er dann ziemlich lange noch hinterhergehangen hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es daran noch liegt oder liegen könnte. Und nun könnte man ja verschiedene Spielarten einführen in eure Sexualität. Dass ihr miteinander schlaft, dass ihr Spaß miteinander habt. Und dass er dann nach einer gewissen Zeit, wenn es da nicht zum Höhepunkt kommt, während des Geschlechtsaktes zwischen euch beiden, dass er sich dann zum Beispiel in deiner Anwesenheit selbst befriedigt. Das macht er auch, das hat er auch schon gemacht. Das hat er schon gemacht? Ja. Und das funktioniert dann? Das ist immer dann der Endeffekt von dem, was dann vorangegangen ist. Also aber das funktioniert immerhin dann schon, auch in deiner Anwesenheit. Das bremst und hemmt ihn nicht so. Richtig. Vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt, das Ganze irgendwie aufzuknacken. Das Problem aber ist, und deswegen ist es wirklich sehr schade, dass er jetzt nicht da ist, ich glaube ja schon, dass es irgendetwas auch mit deiner Person zu tun hat. Das muss ja nicht sein, dass er dich nicht attraktiv findet. Das kann ja sein, dass irgendwer etwas ihn irritiert. Sagen wir es mal relativ neutral. Ja. Und das wäre natürlich gut rauszukriegen. Und das müsste er versuchen rauszukriegen. Mhm. Wenn das zu einer Belastung wird in eurer Beziehung, wie gesagt, das ist ja alles noch recht frisch, ich würde das auch noch nicht so ganz hochhängen. Wenn das in einem halben Jahr noch ist oder in einem Jahr noch ist, dann muss irgendwas geschehen. Dann müsste er zu einem Fachmenschen gehen, einer Fachfrau, einem Fachmann. Mhm. Aber jetzt würde ich das auch noch versuchen, durch diverse sexuelle Spielereien und Spielarten irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Und ihn zu bitten, rigoros offen zu sein. Also von wegen Kopf ist nicht frei und so, glaube ich ihm nicht. Glaube ich nicht. Wenn er ist ziemlich offen, also er ist ziemlich offen und direkt. Also von daher. Ja gut, aber das sind ja so Bereiche im Bereich Sexualität, wo man auch dann auch den Partner, vor allem wenn man frisch verliebt ist, wo man natürlich Hemmungen hat und vielleicht auch nicht so ganz offen sein möchte. Ja. Also wenn ich frisch verliebt bin und in einer sexuellen Situation bin, glaube ich nicht daran, dass es, wenn er sagt, er hat den Kopf nicht frei und denkt an irgendwelche Arbeitsvorgänge oder weiß ich was, glaube ich nicht. Also, macht mal weiter, würde ich erstmal sagen. Ja. Und beobachtet das Ganze und greift auch zu unkonventionellen sexuellen Spielarten. Vielleicht geht der Knoten dann ja auch auf bei ihm. Wir haben schon alles ausprobiert, deswegen wüsste ich nicht, was da noch... Ah, naja, in einem Monat kann man, glaube ich, noch nicht wir was haben ausprobieren. Schon ziemlich viel los. Habt ihr, seid ihr so knallhart drauf? Ja. Ja, dann macht das so weiter, was ihr bisher gemacht habt. Okay. Würde ich so sagen. Und bitte ihn doch nochmal, dann nochmal intensiver in Richtung Wahrheit zu graben. Ja. Vielleicht gibt es irgendeinen Anhaltspunkt. Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich. Schöne Grüße. Tschüss. Danke. 0800 5678 111. Freie Themennacht. Marco ist bei mir. Marco ist, wie alt ist er denn? 18, ne? Ja. Ja. Hallo Marco. Du hast auch deinen Fernseher oder dein Radio an. Ja, ich mach's auf. Ich bitte darum. Okay. So. Was ist los? Ich möchte über meine Vergangenheit reden. Mhm. Die da wäre? Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Ja. Wie viele Jahre? 15 Jahre lang. Mhm. Also mit 3 bist du da hingekommen? Mit einem Jahr. Mit einem Jahr? Achso, ich dachte, du wärst jetzt immer noch da. Mhm. Ja, und da sind einige Sachen passiert, was nicht passieren hätte dürfen. Was denn? Sie hatten selber 4 eigene Kinder. 4 eigene? Ja. Mhm. Und die wurden, also ich wurde anders erzogen als die 4 eigenen Kinder. Das heißt, die wurden bevorzugt und du benachteiligt? Ja, genau. Ich bin benachteiligt. Ich hatte andere Regeln als sie selber. Mhm. Wie war das altersmäßig? Warst du der Jüngste oder warst du so mittendrin? Ich war der Zweitälteste eigentlich. Der Zweitälteste. Mhm. Sag mal so ein paar Beispiele, was die durften und was du nicht durftest. Also sie durften zum Beispiel, das hört sich jetzt immer ein bisschen peinlich, sie mussten nicht fragen, wenn sie auf die Toilette wollten eigentlich. Ich musste fragen, wenn ich auf die Toilette wollte. Da musstest du fragen, darf ich auf die Toilette? Ja, und wenn ich so öfters am Tag gefragt habe, dann musste ich in der Toilette auch drin stehen bleiben, manchmal für 2-3 Stunden. Aus Strafe, weil du so viel gefragt hast? Ja. Mhm. Was noch? Und ich kann mir auch nicht erklären, wieso. Nein, das kann man auch nicht erklären. Das ist nur schlimm, aber jetzt auch noch ein paar andere Beispiele. Wenn ich zum Beispiel nachts, da haben sie mir Tempos auf die Türklinge gelegt von außen und ich war im Zimmer drin. Und wenn ich dann nachts auch raus musste, vielleicht auch mal auf die Toilette oder so, dann flog das Tempo von draußen auf den Boden und dann haben die gemerkt, dass ich über die Nacht draußen war. Dann gab es Strafen oder ich musste einfach bis mittags um 12 Uhr einzeln drin bleiben im Zimmer. Wieso waren die dann so verrückt drauf, dass du nicht zur Toilette gehen solltest? Oder ich weiß es nicht. Also es ist auch nur ein Beispiel mit der Toilette. Ja. Hast du auch als Kind lange ins Bett gemacht? Nee, eigentlich nicht. Das nicht, hm. Die anderen also Schwester? Ich ging auch bis 13, 12, 13 war das auch noch so stark. Hm. Bis ich auch, wo ich älter wurde, zum Schluss gemerkt habe, da stimmt was nicht. Also mit 15 hab dann... Ja. Sag mal, die anderen Geschwister haben, hast du da eine Freundschaft aufbauen können mit jemandem oder ja, waren die auch? Zu einem Bruder, er hat mir auch öfters geholfen. Ja. Jetzt sag mal, von der Toilette abgesehen, von diesem Irrsinn mit der Toilette, den du gerade beschrieben hast, noch andere Beispiele, wo diese Pflegeeltern dich anders oder schlechter behandelt haben als ihre leiblichen Kinder? Also ich durfte nicht Fernseher gucken, also es war im Wohnzimmer, war ja der Fernseher. Mhm. Das haben dann immer meine Pfleger dann immer gesagt, die haben immer gesagt, komm rüber, wenn ich also rein durfte. Also mein Zimmer war eigentlich das Esszimmer. Da hatte ich auch meinen eigenen Stuhl am Esszimmertisch. Mhm. Dann da Stühle gekauft und den Tisch und ich hatte einen eigenen Holzstuhl, also so einen Klappstuhl. Mhm. Und das war halt mein Zimmer. Da saß ich die meiste Zeit, den ganzen Tag am Tisch. Und die anderen durften rumlaufen, rausgehen. Also ich musste halt da, das war mein Zimmer, das war mein Platz und da sollte ich bleiben. Wobei das ja eigentlich gar nicht dein Zimmer war, sondern das Esszimmer der ganzen Familie. Ja. Und du musstest ganz viel in diesem Zimmer bleiben und durftest auch kein Fernsehen gucken? Nee. Mhm. Also auch wenn Besuch kam oder die Verwandtschaft, dann war das auch immer peinlich. Auch ich durfte auch nicht mein Essen selber, also zum Beispiel wenn Abendessen gab, Brot schmieren, das hat immer meine Mutter gemacht. Mhm. Oder wenn meine Eltern nicht da waren, haben das auch meine jüngere Geschwister für mich gemacht und haben mir das dann gebracht. Das heißt, du durftest hier nie ein eigenes Brot mehr machen. Nee. Du durftest nicht in den Kühlschrank gehen, wie das normal in der Familie ist, und dir was holen, wenn du Hunger hast. Absolut gar nicht. Bist du geschlagen worden auch von dem Vater oder der Mutter? Von meinem Vater, ja. Oft? Also wenn, dann richtig stark, ja. Wie hat er dich geschlagen? Er hat mich an die Ohren genommen, zum Beispiel hochgezogen und mit dem Kopf an die Decke. An die an den Ohren hochgezogen? Mhm. Den ganzen Kopf an den Ohren hochgezogen? Mhm. Und dann an die Decke geknallt oben? Ja. Meine Pflegemutter hat sich dann immer aufgeregt und hat immer dann geschrien, hör auf, du kriegst noch Ärger. Sag mal, halten Ohren das überhaupt aus, so einen ganzen Jungen nach oben zu ziehen? Reißen die nicht irgendwie auf, oder? Also es hat gebrannt, also. Mhm. Also der Schlag auf den Kopf war nicht so stark, sondern haben die Ohren schon gebrannt, also. Das hat aber gemacht, als du noch relativ klein warst. Mit 8, 9, ja. Mit 8, 9 auch noch. Mhm. Gab es Unterschiede zwischen der Mutter und dem Vater? War die Mutter dir ein bisschen eher zugetan als der Vater oder war das gleich schlimm? Also ich würde eher sogar sagen, meine Mutter, mein Vater hatte öfters, wenn man so sagen sollte, Mitleid. Also warum meine Mutter nicht da war, hat er öfters gesagt, ich soll rüberkommen, ins Wohnzimmer, Fernseher gucken, dass ich das darf. Er hat mir auch manchmal mehr Abendbrot gemacht, aber er war mehr gewalttätiger. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was war das Schlimmste für dich? Für mich eigentlich die Demütigung, dass ich eigentlich für mich, also dass ich jetzt dadurch, denke ich mal, Probleme habe. Also. Wie lange warst du bei diesen Leuten? Bis zu welchem Lebensjahr? Bis 15. Bis 15. Wie kam das, dass du dann, ich meine, ist man ja auch noch nicht so selbstständig, dass du dann da rauskommst? Zum Schluss haben die gesagt, wir machen nicht mehr mit und sind zum Jugendamt gegangen, weil ich dann auch andere Kleider haben wollte. Ich musste immer anziehen, das, was sie wollen. Ich hatte auch oft gebrauchte Sachen und habe dann gemerkt, dass andere Jugendliche auch und meine Geschwister andere Sachen dürfen. Ja. Und dann wollten die das ganz schnell vergessen. Das heißt, die haben quasi gesagt, wir wollen den jetzt nicht mehr haben. Ja. Bist du dann? Ich wollte auch raus. Ich bin damals auch vor 4 Wochen in ein Heim zur Beobachtung gekommen, weil die Nachbarn einen Brief, man weiß nicht welche Nachbarn, aber es war anonym, ans Jugendamt geschrieben haben, das ist also die da was mitgekriegt haben. Das ist anderen Leuten aufgefallen. Mhm. Bist du dann danach mit 15 in ein Heim gekommen oder in ein Heim? Ja. Nun bist du jetzt, habe ich gerade gesagt, 18 Jahre alt. Mhm. Wo lebst du im Moment? In Rostock. Also ich war in Stuttgart und mein Vater ist verzogen. Ja. Also mein richtiger Vater, dann war auf einmal das Rostocker Jugendamt für mich zuständig. Ich meinte jetzt gar nicht für die Stadt, sondern ich meinte, lebst du immer noch irgendwie? Nee, jetzt habe ich eine Wohnung bekommen. Eine eigene Wohnung. Ich bin aber mit 18 obdachlos geworden, weil ich wieder zurück wollte in meine ja. alte Gegend. Ja. Aber da war das Jugendamt nicht für mich zuständig und haben die gesagt, nur hier oben. Mhm. Wir machen die Hilfe nur hier oben. Und ich dachte, nee, mir hat es hier oben gar nicht gefallen. Ich möchte wieder zurück. Aber ich hätte unten auch keine Hilfe bekommen. Ja, aber du bist also jetzt in Rostock und hast in Rostock eine eigene kleine Wohnung. Mhm. Hast du denn auch eine Arbeit oder hast du was gelernt? Ja, ich habe eine Arbeit. Also gelernt noch nichts. Aber du arbeitest. Ich arbeite in einem Jugendcafé und betreue da Kinder von 3 bis 13 Jahren. Also ein öffentlicher Verein. So, jetzt hast du so viele, ich sag's mal ganz platt, scheiß Jahre hinter dir. Ne, kann man ja sagen. Empfindest du Hass auf diese Leute? Ja. Mhm. Und ich will auch gar nicht wissen, wieso. Ja, ich weiß, was ich die ganze Zeit gerade gedacht habe, als du das erzählt hast. Warum haben die, obwohl die 4 Kinder haben, dich noch adoptiert? Ja, aufgenommen? Frag ich mich auch. Ging es um Geld? Kriegt man da irgendwie noch mehr Geld? Oder? Ja. Das weiß ich nicht. Also ich habe Kontakt aufgenommen. Ich wollte auch zum Anwalt gehen und ich habe auch einen Sozialbetreuer bekommen und er ist auch geschockt und er meinte, wir müssten das langsam vorbereiten. Da kann man auf jeden Fall was machen. Mhm. Was meinst du jetzt in dem kleinen Abstand? So viele Jahre sind es ja noch gar nicht, aber es sind ja schon ein paar Jahre, dass du da raus bist. Was so der schlimmste Schaden ist, den diese Menschen bei dir angerichtet haben? Also ich denke, die haben mich total zu dem gemacht, was ich bin, also anders als andere Jugendliche. Ich merke das. Was ist denn anders an dir? Wenn ich rausgehe, ich sehe die Leute anders. Also ich habe auch kaum Vertrauen zu Erwachsenen, das war auch ganz schwierig. Mhm. Es gab auch Probleme in dem Heim, dass ich zu keinem Erwachsenen Vertrauen gefunden habe. Also du bist misstrauisch, du bist ängstlich? Auch mit rausgehen und Kontakt mit anderen Leuten, auch Jugendliche. Weil ich halt so bin, wie ich bin, also so erzogen worden. Lebst wahrscheinlich auch, wie ich mir das jetzt so vorstelle, nach dem, was du erzählt hast, auch relativ zurückgezogen? Ja, ja. Bestimmt nicht viele Freunde, ne? Ja, aber ich habe eine Freundin und sie steht hinter mir. Eine Freundin, sie weiß das alles. Ja, das ist doch schon mal toll, Marco. Das ist doch schon mal super. Ich hatte gerade ein bisschen die Sorge, dass du gar niemanden hast. Ja, doch, meine Freundin. Aber du hast eine Freundin und die weiß das auch alles? Ja, sie weiß das. Mhm. Das heißt, mit der kannst du ganz offen reden und dich auch ausquatschen? Mhm. Also, sie unterstützt mich auch halt, wo sie kann, also soweit es geht. Ich glaube, dass das noch viele Jahre dauern wird, bis du das einigermaßen so eingeordnet hast für dein Leben. Und ich glaube und würde dir das sehr dringend empfehlen, dass das Allerbeste wäre, wenn du in die Obhut eines guten Psychologen kämst. Hast du darüber nachgedacht oder hat dir das irgendjemand anders auch schon mal gesagt? Also, das wurde mir schon mal vorgeschlagen, ja. Ich würde es dir wirklich mit vollem Herzen vorschlagen, Marco. Weil du bist so jung und deine Seele ist so verletzt worden in all diesen Jahren, das kannst du nicht alleine aufarbeiten oder bewältigen, glaube ich nicht. Du brauchst jemanden, der so richtig Ahnung davon hat und mit dem du vielleicht lange Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, darüber sprechen kannst und der dir so ein bisschen hilft, auch wieder ein bisschen auch selbstständiger, auch selbstbewusster zu werden. Bist du wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Mhm. Ich wäre es gerne. Ja. Möchtest du mit meinem Psychologen ein paar Worte reden? Der dir dann auch sicher ein paar Tipps geben kann, wie man das zum Beispiel auch in Rostock einfädelt, wenn du da jemanden suchst. Mhm. Ja, sollen wir das so machen? Okay, wäre nett, ja. Peter heißt mein Psychologe. Mhm. Du legst auf und der ruft dich gleich an. Okay, gut. Und ich freue mich sehr, dass du eine nette Freundin hast. Das ist ja, doch alles schon mal so ein bisschen positiv, ne? Ja. Alles Gute von Herzen, Marco. Okay, danke schön. Tschüss. Mach weiter so, ja. Jo, tschüss. Die Anna ist hier. Hallo. 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anna. Anna, wie geht's denn? Gar nicht so gut. Gar nicht so gut? Eigentlich seit letztes Jahr schon ganz schlecht. Und das ist auch der Grund deines Anrufes? Ja. Erzähl mal. Und zwar, ganz kurz, ich bin alleinerziehend. Ja. Ein Kind, zwei Kind, drei Kinder? Ein Kind. Ein Kind, wie alt? 3,5. Ja. Mhm. Und ich bin jetzt am Lernen halt. Am Lernen? Bitte? Am Lernen? Ganz genau. Was lernst du? Ich mache mein Abitur nach. Respekt. Respekt in dem Alter. Ja. Schön. Ja, nee, das finde ich. Ich fühle mich schon wie Oma. Nein, also, nee. Also ich wenn man mit 29 das Abitur macht, ist das natürlich viel schwieriger, vermutlich in der Abendschule, ne, machst du es? Nein, am Tag. Am Tag, egal wie, ist das natürlich schwieriger, als wenn du es mit 17, 18 machst, doch klar. Und das Problem eigentlich bei mir ist, dass ich finanziell, da ich alleinerziehend bin und keinen richtigen Unterhalt kriege, bei einem Domino-Studio arbeite. Mhm. Und das wäre auch eigentlich kein Problem, weil manche damit sehr gut klarkommen, aber ich nicht. Also Nebenjob Domina? Ja. Im Hauptjob im Moment Schülerin, kann man sagen. Schülerin und Mutter, genau, und Mutter und Hausfrau. Wie lange dauert das noch mit dem Abitur, bis du es hast? Bis Mai. Bis Mai. Und das ist eigentlich so, dass ich mich zusammenreißen sollte und sagen sollte, bis Mai. Und dann kann ich ein paar Monate vielleicht Vollzeit arbeiten, ganz normal. Mhm. Da sehne ich mich wirklich nach. Mhm. Keiner glaubt, das aber ist wirklich so. Also Vollzeit irgendwas zu arbeiten? Ja, ganz genau. Ja. Dass man so ein bisschen Stabilität ins Leben einkriegt, ja. Willst du studieren irgendwann? Ja, das Problem ist eigentlich, dass dieser Job, diese ganze Müll, die ich auf mich trage und getragen habe, das zerstört meine Seele. Wie lange machst du das denn jetzt mit der Domina? Seit letztes Jahr. Ja, aber das fällt ja auch nicht so vom Himmel. Das, da wächst man ja irgendwie rein. Wie ist es bei dir gekommen? Das war Zufall eigentlich. Man schaut sich gewisse Sachen an. Also das sind nicht meine Vorlieben, möchte ich hier sagen. Mhm. Ja. Also sind privat nicht deine Vorlieben? Nee, ganz bestimmt. Aber dennoch, wiederhole die Frage nochmal. Wie kommt eine Frau, eine junge Frau dazu, im Nebenjob Domina zu sein? Wurde dir das angetragen? Kanntest du jemanden, der das macht? Wie ist es passiert? Also wenn das Geld fällt und fängt es immer knapper und knapper zu werden und man sieht immer die Miese auf dem Konto. Mhm. Und dazu letztes Jahr kam es noch dazu, ich habe einen Job versucht, also ich habe versucht zu arbeiten. Mhm. Da habe ich 4 Wochen es getan, Sprit bezahlt und so weiter. Mhm. Und ich habe keinen Lohn gekriegt, sondern ich bin richtig verarscht worden. Ja. Dann habe ich die ganze Hoffnung aufgegeben und da wollte ich unbedingt einfach, sag ich mal, das war mein letztes Geld und ich konnte auch von niemandem leiden, weil ich es auch nicht zurückgeben konnte. Okay, soweit die Vorgeschichte. Ich frage jetzt nochmal, wie kommt man denn gerade in dieses Spezialgebiet rein? Wenn du jetzt mir sagen würdest, okay, da habe ich mir überlegt, ich gehe auf den Strich, ich arbeite als Hure, aber du bist sogar als Domina rausgegangen. Wie kam das? Wenn es nicht vielleicht, weil jemand dir nicht direkt nahe tritt. Wie kam denn der allererste Kontakt zustande? Hast du irgendwo angerufen, hast gesagt, ja, ich würde es gern machen? Ja, genau. Wie hast du das gemacht? Ich frage jetzt wirklich so penetrant. Ja, ich war aufgeregt. Und weil ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich habe erzählt, dass ich halt nicht so bin, wie auch immer. Und hast du dir irgendwie... Ich mir das gerne anschauen möchte. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich in der Lage wäre. Ja. Und wir halten nochmal fest. Ich möchte das gerne anschauen und ich bin halt lernfähig und ich kann mich ganz bestimmt umstellen, weil das Leben hat mir eigentlich beigebracht, dass man sich in gewissen Sachen irgendwie... Ja, dass man einfach spielen muss, obwohl man es gar nicht so möchte. Und das ist eigentlich ein Spiel. Warum hast du in einem Domina-Studio angerufen und hast gesagt, hier, ich würde das vielleicht eventuell machen, obwohl das du da... Das war zufälligerweise eigentlich. Ich habe eine Zeitung durchgeblättert und damals ging es mir noch nicht so schlecht. Und dann irgendwann mal habe ich die Zeitung nochmal, weil das irgendwie blieb. Ah, ja. Und die Werbung war eigentlich riesen, also groß. Und die Sprache war da, also dieses Thema war da angesprochen. Und ich wusste so allgemein, wie das halt abläuft. Ja. Wir halten aber jetzt nochmal fest, dass es persönlich gar nicht dein Ding ist. In deiner privaten Sexualität bist du überhaupt nicht so drauf. Nee. So, dann bist du da hingegangen. Da hat man dich vermutlich irgendwie angelernt, wie man das da macht, oder? Ja. Mhm. Und wie oft bist du jetzt im Einsatz? Wie oft machst du das? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Wie viel verdient man dabei? Also ich verdiene nicht so viel, weil ich eigentlich also immer noch, sag ich mal, am Lernen bin. Mhm. Ja, sag mir mal eine Zahl, ungefähr. Also 200 Euro kostet eine Stunde. Eine Stunde, gut, das ist natürlich eine Stange Geld. Mhm. Das sagst du. Die kriege ich aber nicht, ne? Ach so. Mhm. Wie viel kriegst du denn dann bar auf die Hand für dich? Also die Hälfte. Die Hälfte. Also ich fahre dorthin, ja, wenn was einfach um bestimmte Uhrzeit sein sollte. Ich warte und danach fahre ich nach Hause. Und es nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch in meinem Leben. Ja, so, jetzt hast du gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Das, was ich da tue, ich arbeite im Nebenjob als Domina. Mhm. Das belastet mich so sehr und zerstört mein Leben und meine Seele so sehr. Meine Seele vor allem. Deine Seele. Ja, ja. Was ist es, was dich dadurch so zerstört? Was ist das? Dass ich weiß, dass es nicht richtig ist. Mhm. Für mich, also richtig, jeden seine, das ist das, was ich sage und ich sehe viel. Ja. Damian, ich sehe viel und wenn man manchmal im Fernsehen was erzählt, über so gewisse Vorlieben, die dann, ja, Vorlieben kann man das nicht mehr nehmen, perverse Sachen, dann kann ich nur sagen, das darf ich nicht mal sagen, das kenne ich. Das habe ich ja schon mal gehabt, derartige. Also du hast das Gefühl, dass es für dich der völlig falsche Weg ist, dass du da etwas tust, was ganz wider deiner Natur ist und wider deiner Überzeugung ist. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Und geht es auch noch weiter, dass du sagst, ich unterstütze auch noch irgendwelche Perversitäten bei anderen Leuten? Das ist es. Sag mal ein Beispiel, welche Perversität du unterstützt durch deine Tätigkeit. Das ist ja nicht so halt, wie die meisten Leute die sich vorstellen, dass da eine Frau mit Peitschen läuft durch die Gegend und schmuckt, ja. Sondern? Da sind sich schlimmere Sachen eigentlich. Oh, ich bin so aufgeregt. Sag mal. Da sind diese Sachen zum Beispiel, die sind letztens im Fernsehen, also das war auch so, das hat mich auch sehr, sehr erschüttert. Das ging um diese Geschichte mit den zwei Homosexuellen, wo der eine den anderen halt fast aufgegessen hat. Ja. Und der eine eigentlich geschlachtet sein wollte. Mhm. Und darum in so einer Fälle habe ich. Also nicht in dem Sinne, dass es halt geschieht, sondern dass es vorgespielt wird, dass ich zum Beispiel so ein Stichwort, so um Schweineschlachtung, Gummistiefel an, so ein Gummianzug. Mhm. Und die Menschen eigentlich, die tun mir nicht leid. Mhm. Die haben mir leid getan. Mhm. Und ich habe auch gefragt, ich habe mich da mal ein bisschen mit den Menschen auseinandergesetzt, warum tun die das? Weil das sind ganz bestimmt nicht diese, die dann in ganz normalem Leben ganz mies oder irgendwie abartig aussehen, sondern die mit Anzügen kommen und Krawatten, weißt du? Klar, das ist ja das, dass das oftmals Leute sind, von denen man es überhaupt nicht erwarten würde. Vielleicht gibt es auch Prominente, die es machen, wir würden uns allen Wolken fallen, wenn wir das erfahren würden. Ja, aber soll ich über die nicht reden können? Nein, natürlich nicht. Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Mhm. Aber ich verstehe und erahne, was du meinst. Aber das ist noch nicht. Ich habe jemanden kennengelernt. Und ich finde den ganz, ganz toll. Er ist ganz, ganz lieb zu mir und er bemüht sich auch sehr. Ja? Und wo liegt das Problem da? Dass er die Wahrheit nicht kennt. Und ich möchte die Wahrheit auch nicht sagen. Mhm. So, Anna, jetzt hast, ich finde, du hast zwei ganz, ganz, ganz entscheidende Sachen gesagt. Du hast einen Satz gesagt, der für mich alles sagt im Prinzip. Das, was ich da mache, zerstört meine Seele. Ja. So, Punkt. So, dann hast du gerade den zweiten Aspekt genannt, du, ich habe jemanden kennengelernt, den ich sehr mag. Und ich habe, und du verknüpfst jetzt natürlich damit die Sorge, dass diese Beziehung vielleicht kaputt geht, wenn er es erfährt. Mhm. Auf jeden Fall ist die Beziehung belastet dadurch, dass du es nicht sagst. So, jetzt hab ich diese beiden Sachen erfahren von dir. Ja. Das reicht mir aus, um ganz knallhart zu sagen, lass es sein, hör auf. Aber radikal. Ich weiß, jetzt kommt die Geldnummer, ist mir klar. Mhm. Ich weiß, aber weißt du, Anna, es muss immer irgendwie einen Weg geben. Diesen Preis darfst du nicht zahlen, den du gerade im Moment dafür zahlst. Ja. Du hast eine Verantwortung deinem Kind gegenüber. Das Kind will eine ausgeglichene Mutter haben. Das stimmt. Ne? Du hast eine Verantwortung deinem Leben gegenüber. Das heißt, du würdest dich freuen, auch wieder eine gute Partnerschaft zu haben. Da tut sich jetzt gerade was an. All das gefährdest du. Ja, ich möchte. Raus aus diesem Job, raus aus dem. Ich weiß nicht, wie viel Beihilfen man beantragen kann. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber irgendeinen Weg muss es doch geben. Und du bist so eine ehrgeizige Frau, die jetzt noch ihr Abitur nachmacht. Da muss es auch irgendeine Möglichkeit geben, dich durchzukriegen. Und außerdem ist es ja gar nicht mehr lange hin. Es ist ja schon bald, dass du das Abitur hast. Ja, und scheitert das jetzt aufgrund dessen, dass ich halt mit meinen Gedanken, das kann ich mir nicht anordnen, weil das zerstört meine Idealen und meine Hoffnungen, die ich habe. Das zerstört deine Identität. Das ist das Schlimme. Das glaube ich. Okay. Raus. Schneller, so schnell wie möglich. Es wird irgendwie gehen, es wird irgendwie weitergehen. Und irgendwann wirst du sagen, es war eine harte Zeit damals, aber es ist so gut, dass ich es gemacht habe. Meine ganz klare Meinung, ich brauche gar nicht mehr weiter was dazu zu sagen, Anna. Ich könnte dir die Hilfe von meinem Psychologen anbieten, wenn du magst, dass du noch ein paar Wochen mit dem redest. Ja, sehr gerne eigentlich. Okay, das können wir machen. Von meiner Seite aus ist alles gesagt. Raus und Respekt für deine Leistung. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst im Mai. Und dann... Bitte für mich, okay? Absolut, ich werde an dich denken. Leg mal auf, wir rufen nochmal an gleich. Okay, tschüss. Tschüss, Anna. Thomas, 25 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian, ich grüße dich. Ja, hallo, morgen Thomas. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema lautet, ich habe Angst vorm ersten Mal. Und ja, du wirst dich sicherlich wundern, ich bin schon 25 Jahre alt. Ah, wenn du jetzt 45 wärst, dann würde ich mich ein bisschen wundern, aber 25. Ach, du meinst, es ist noch okay? Ja, finde ich okay noch. Also ist schon ein bisschen in unserer Zeit ungewöhnlich, aber noch kein Grund zur Panik, würde ich sagen. Ach so, ja, das ist klar. Weil ich bin eben vor kurzem erst 25 geworden und... Also fast 24 noch. Bitte? Ja, genau. Und ich habe dann eben festgestellt, du wirst immer älter und vielleicht verpasst du irgendwas. Mensch, deine Jugend, die ist jetzt fast dahin und langsam habe ich auch ein Problem damit, weil... Jugend orientiert sich nicht immer an den Lebensjahren. Weißt du, das ist bei jedem Menschen verschieden. Manch einer kann auch noch mit Ende 30 sehr jugendlich sein. Bei manchen ist es mit Mitte 20 schon vorbei mit der Jugendlichkeit. Also das würde ich gar nicht so eng sehen. Nun gut, okay, das ist auch recht, ja. Wie hast du denn bisher gelebt mit deinen 24, 25 Jahren? Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, natürlich. Also ich hatte schon insgesamt 8 feste Freundinnen. 8 feste Freundinnen schon? 8 Frauen, ja. Das ging ab dem 14. Lebensjahr. Da hatte ich meine erste Freundin. Wie weit ist es denn gegangen mit den Frauen? Maximal? Maximal bis zum Padding. Na, immerhin. Ja, immerhin. Ja, gut, okay. Ja, immerhin. Also ich dachte, du hättest noch nie eine Frau angefasst, noch nie geküsst oder so. Nee, das nicht. Bloß ich hab... Dann bist du ja halb Profi, bist du ja schon. Ja, genau so ist es. So ist es. Aber jetzt habe ich eben mittlerweile, muss ich auch eingestehen, weil ich jetzt wieder eine Frau kennengelernt habe, wo ich denke, da könnte mehr draus werden. Und jetzt kommen die Ängste auf mich zu und wo ich mal sage... Bist du überhaupt ein Mann und warum hast du Angst davor und ich habe regelrecht Angst davor, in die Frau einzudringen weil ich glaube, dass sie mir dann unterwürfig ist. Das möchte ich nicht, dass mir eine Frau unterwürfig ist, dass ich sie gnadenlos Punkt und da meinen Spaß habe und ohne dass sie Spaß hat und wenn ich sie nicht liebe und ich kann es mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren und obwohl ich... Ja, langsam. Was meinst du, wie viele Frauen das auch total gut finden und auch ihren Spaß dabei haben? Das mag ja sein, aber das sehen die doch vorher nicht. Die sehen vielleicht vorher in mir einen, ja, einen schwanzgesteuerten Typ oder was. Ne? So wie du es gerade begründet hast, waren das auch die Ursachen, weswegen das in diesen 8 Beziehungen nie zu dem wirklichen Geschlechtsverkehr gekommen ist, dass es immer letztendlich dann abgebremst war, ab einem bestimmten Punkt? Ja, teilweise, ja, teilweise. Wie lange warst du denn mit den Frauen so zusammen im Durchschnitt? Die längste, im Durchschnitt kann man sagen, ist 3 Monate. Ach so, na gut, das ist nicht so lange. Das waren immer nur kurze Beziehungen im Prinzip. Haben denn die Mädels das nicht so ein bisschen forciert? Vielleicht auch, dass es dann doch zum Geschlechtsverkehr kommt? Das ist möglich, aber das haben sie mir nie genau gesagt. Ich habe denen auch nie, ich habe denen auch immer verheimlicht, dass ich noch nie Sex hatte und habe eben erst einmal gesagt, okay, wir machen erstmal nur Petting und Thomas, spiel das mal nicht so runter. Du sagst, dass ich noch nie Sex hatte. Wenn du Petting mit einer Frau hast oder mit einem Menschen, mit einer Frau, ist das auch Sexualität? Und ja, das kann eine sehr intensive Sexualität sein. Es ist nicht nur Sexualität, der Vorgang des Eindringens oder Einführens. Ja. Alles andere ist auch Sexualität und gehört dazu. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, vor dem letzten Schritt habe ich bedeutend Angst und auch Scham und diese Gefühle, die mich da bewegen, das ist eigentlich einer Grund, warum ich dich anrufe. Ich komme damit nicht zurecht und habe auch wirklich Angst davor und möchte nicht irgendwann sagen, ich kann zu einer Frau sagen, ich kann nicht, ich bring's nicht oder was. Mich würde interessieren, wahrscheinlich weißt du selbst nicht genau, woher die kommen, diese Ängste. Weil teilweise ist es übertrieben, was du formulierst und völlig überzeichnet. Woher kommt das? Hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht, ich bin bloß, ich sag's mal so, meine Mutter hat mich erzogen, vielleicht bin ich da ein bisschen fraulich, vielleicht steckt eine kleine Frau in mir, die vielleicht ein bisschen, ich sehe Frauen zum Beispiel auch nicht als Objekt, sondern es sind halt immer Persönlichkeiten, die ich zu schätzen wissen muss und auch Ehre. Sehr löblich. Und ja, nicht. und deshalb kann ich da nicht übers Herz bringen, irgendwie jetzt eiskalt. Ja, was hast du übers Herz bringen? Wenn es alles seinen normalen Weg läuft, hat die Frau genauso viel davon wie du. Und sie macht es nicht nur dir zuliebe und sie liegt nicht nur da und du hast einen Spaß. Weißt du? So, ich finde, es gibt die einzige Möglichkeit für dich aus diesem Teufelskreis. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, diese Angst. Ne? Und ja, wahrscheinlich von Jahr zu Jahr, das vergeht, wird die Angst auch größer. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Und die Hemmschwelle auch größer. Ja, genau. Ich würde Folgendes sagen, du hast gerade gesagt, du bist jetzt, es bahnt sich da was an mit einer Freundin, einer Frau im Moment? Ja, genau. Seit einem Monat sind wir zusammen. Allerdings, sie lebt bloß 150 Kilometer von mir entfernt. Wir sehen uns nur am Wochenende und da haben wir auch nur wenig Zeit. Okay. Gut. Also, es ist so ein zartes Fenster, was da gerade wächst zwischen euch, kann man so sagen. Genau. Gab es auch schon sexuellen Kontakt zwischen euch? Also, diesen kleineren sexuellen Kontakt? Ja, einen kleineren Kontakt habe ich, ja. So, jetzt würde ich auch in aller Ruhe daran gehen und mich auch gar nicht unter Stress setzen, an deiner Stelle. Und dann würde ich, wenn du den Eindruck hast, das ist eine gute Beziehung, ich habe Vertrauen zu der Frau, die Frau ist ein guter Typ, die Frau, sage dir das genauso, wie du es mir gesagt hast. Sage ihr, dass du es noch nie gemacht hast. Sage ihr deine Bedenken und deine Ängste. Ich könnte schwören, Thomas, dass das dir wirklich die Angst nimmt, und dass da wirklich ganz, ganz viel Hemmungen aufgesprengt werden, weil die Frau mit Sicherheit gut und deine Freundin mit Sicherheit gut darauf reagieren wird und dich auch allmählich an die Hand nimmt, jetzt mal bildlich ausgesprochen, und dich in diese Sache mit hineinnimmt. Es stimmt allerdings, aber da ist noch das Problem, meine ganzen Beziehungen, die habe ich hauptsächlich beendet, weil die Frauen dann im Endeffekt kein Interesse mehr an mir hatten. Da habe ich die Beziehungen alle beendet und. Weil du nicht offen mit denen geredet hast. Das kann sein, aber ich bin immer enttäuscht gewesen und habe auch finde auch so schnell nicht mehr Vertrauen zu einer Frau. Das ist das Problem jetzt auch noch dazu. Und deshalb, das ist... Ich würde es jetzt auch nicht so pessimistisch sehen. Du hast gerade, läuft jetzt einen Monat. Ne? Und lass es doch einfach mal sich verengen, verdichten. Und du sagst, die Frauen haben dich immer verlassen. Nee, ich sie. Du hast die Frauen verlassen. Ja, genau. Weil sie mich enttäuscht haben, weil sie dann irgendwann kein Interesse mehr an mir hatten, obwohl ich ein vielseitiger Mensch bin. Ich bin immer auf Action, will immer was erleben mit denen und habe auch immer die Initiative ergriffen, dass wir irgendwas unternommen haben und so weiter und so fort. Du hast ja negative Erfahrungen gemacht und man kann aus diesen negativen Erfahrungen nicht den Schluss ziehen, dass jetzt jede Frau, die meisten Frauen so sind. Das, was du, ich weiß ja nicht, wie du dich denen gegenüber verhalten hast, das, was du tun kannst, aber besonders bezogen jetzt auf den Punkt Sexualität und auf den Punkt, über den wir jetzt gerade so geredet haben, ist Offenheit. Offenheit. Alles auf den Tisch legen. Sagen. Ich sage dir, ich versichere dir, dass deine Ängste zusammenschrumpfen werden wie ein Luftballon, aus dem die Luft rausgeht. Ja, glaube ich. Und dann gelingt es auch irgendwann. Ja, da muss ich schon wirklich erstmal richtig Vertrauen fassen zu einer Frau. Ja, was hast du denn zu verlieren? Was hast du denn zu verlieren, wenn du ihr das sagst? Gar nichts. Ja, dann vielleicht spricht dich das dann rum und das ist auch wiederum die... Ach, Thomas. Ja, gut, gut. Thomas, pfeif drauf, wer was wie irgendwie weiß. Du musst da auch wirklich offensiver auch mit umgehen, auch mit den Ängsten, die du hast. Wenn man eine Angst hat, muss man sich der Angst stellen. Das ist die beste Methode, die Angst loszuwerden. Man muss in die Angst reingehen und dann schafft man das in den meisten Fällen auch, sie zu überwinden. Nicht indem man um sie rumschleicht, dann wird die Angst immer größer. Das ist wie eine Fata Morgana. Also ran, sprechen, tun und dann wird es schon funktionieren. Also werde ich doch, ich werde am besten noch einige Zeit warten und dann werde ich die Karten endlich offen auf den Tisch legen so. Und sehen, wie sie reagiert. Genau so meine ich das, ja. Genauso meine ich das. Vielleicht waren die Frauen in der Vergangenheit auch immer ein bisschen seltsam drauf, weil die dich nicht haben einordnen können und die das nicht richtig verstanden haben. Kann ja auch sein. Ah, das stimmt, allerdings. Ne? Also, ich wünsche dir alles Gute und bin auch guter Hoffnung, dass du es schaffen wirst. Ich danke dir vielmals, Domian. Ne? Thomas! Ich wünsche dir was, danke. Jo, tschüss. Tschüssi, tschüss. Sabrina, 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, dein Thema. Genau. Und zwar habe ich seit 4 Jahren einen festen Freund. Seit 4 Jahren schon? Ja. Gut. So, und jetzt mache ich momentan meine Schule. Mhm. Und da ist einer in meiner Klasse, ich weiß nicht, ob ich für den schwärme oder so, auf jeden Fall habe ich auch ein Gefühl für den, was ich... Ich glaube fast schon, dass du für ihn schwärmst. Ja. Tja, und ich weiß nicht jetzt eigentlich nicht, wie ich mich verhalten soll, weil... Mhm. Ich liebe meinen Freund über alles und ich würde ihm auch nicht untreu werden, davon abgesehen, weil ich mit dem hatte ich noch nichts. Aber irgendwie macht mich das trotzdem unsicher. Schwärmt der andere für dich auch? Gibt es also Flattereien oder sprecht ihr nett miteinander? Also ja, das schon. Also er hat mir auch schon gesagt, dass er sich in mich verliebt hätte. Ach so, so, so deswegen offen. Deswegen ist mir das, ja, deswegen ist mir das noch unangenehmer eigentlich. Mhm. Weil ich mich ihm gegenüber also, soll. Ist immer dieselbe Situation, wenn man in einer langen Beziehung ist und wenn man 21 ist und 4 Jahre mit jemandem zusammen ist, ist das eine verdammt lange Zeit. Das ist deine längste Beziehung, die du bisher hattest. Ja, die andere klar. War 2 Jahre. Ja, dann ist es natürlich auch klar, dass man schon mal so ein bisschen rumguckt und dass man auch empfänglich ist vielleicht für andere Reize und auch ein bisschen neugierig ist. Das finde ich auch nicht schlimm. Finde ich auch alles völlig normal. Da muss man auch nicht gleich in Gewissenskonflikte geraten. Die Frage ist natürlich, zu Recht hast du sie formuliert, wie weit gehe ich jetzt? Ne? Was mache ich? Ja. Auf der einen Seite sagst du, liebst du deinen Freund? Ja, klar, über alles. Über alles? Ja. Innig? Ja. Sexualität läuft auch gut? Ja, das ist alles prima. Alles prima. Also wir haben ab und zu ein paar Probleme, wenn wir uns darüber unterhalten, aber... Mhm. Mhm. Also dann ist der, dann finde ich den Fall eigentlich relativ klar. Dass man da natürlich nicht jedem Gelüst nachgehen kann. Dass man dann auch sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden für meinen Freund, da ist wirklich alles in Ordnung. Ich genieße das so ein bisschen, dass ich den nett finde und ich flirte vielleicht auch ein bisschen mit ihm, finde ich auch völlig in Ordnung noch, aber dann ist Schluss. Ja, klar. Dein Herz gehört deinem Freund und das ist dein Leben im Moment. Es wäre was ganz anderes, wenn du jetzt sagen würdest, da ist eine Unzufriedenheit. Das funktioniert nicht mehr so richtig oder es ist langweilig geworden und es ist monoton. Aber das sagst du nicht, ne? Nein, das ist, ich meine, das Einzige, was mir an ihm fehlt, das ist, dass ich halt also ausführliche Gespräche mit ihm führen kann. Und der in der Schule, der mit dem kann ich darüber reden, der hilft mir, Probleme zu lösen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht auch deswegen. Oder. Schade, dass es nicht einfach nur ein Freund werden kann, aber der ist ja nun in dich verliebt. Ja, ja, eben. Das Beste wäre natürlich, wenn der schwule wäre, dann könntet ihr Busenfreunde werden, dann wäre alles in Ordnung. Ja, toll. Aber das scheint ja nicht zu sein. Nee. Gab es denn in der letzten Zeit irgendwann mal so eine Andeutung einer Unzufriedenheit bei dir, abgesehen jetzt davon, dass du mit deinem Freund nicht so gut intensiv reden kannst? Irgendwas anderes noch, wo du unzufrieden bist? Ja, eigentlich nicht, weil von ihm bekomme ich sehr viel geboten. Mhm. Also ich hatte damals viele Schulden, wo er mir bei geholfen hat, von sich aus, alleine ohne alles. Und er hat mir also immer beigestanden. Und Weißt du, Sabrina, also, ich glaube nicht, dass man sich den perfekten Partner kaufen und backen kann. Man wird immer irgendwelche Abstriche machen. Wenn du jetzt mit dem zusammen wärst, mit dem du so gut reden kannst, wären vielleicht wieder irgendwelche anderen Sachen nicht so gut. Und wenn man 4 Jahre zusammen ist, ist das ein Wert. Hat man sich gegenseitig Vertrauen geschenkt. Und wenn alles andere stimmt, finde ich, das ist eine gute Sache. Ein hohes Gut ist das. Ja. Bleib bei deinem Freund. Entscheide dich für deinen Freund und zieh die Grenze. Finde ich. Ja, ich meine, ich also ich liebe meinen Freund wirklich und ich würde auch ihm nie untreu werden. So. Und ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Ich hatte auch noch nie irgendwie. Dann haben wir das einfach jetzt, dann haben wir es einfach nochmal festgesucht jetzt. Ne? Wo der, ja. wo es lang geht. Die nächste Zeit zumindest. Ja. Wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sabrina. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht zu Gudrunhausen. Thema morgen heißt geheime Vergangenheit. Ich möchte gerne mit euch über eure Geheimnisse aus der Vergangenheit reden. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.